Erster Josua brach früh auf, und er zog mit allen Israeliten von Sittim weiter bis zum Jordan, wo sie die Nacht verbrachten, bevor sie ihn überquerten. Zweiter, nach 3 Tagen gingen die Beamten durch das Lager. Dritter, sie befahlen dem Volk: Wenn ihr die Bundeslade des Herrn, eures Gottes, seht, die von den Priestern vom Stamm Levi getragen wird, dann sollt ihr von eurem Platz aufbrechen und ihr folgen. Vierter, aber lasst einen Abstand von etwa 1 Kilometer zwischen euch und der Lade, kommt ihr ihr nicht zu nah. So werdet ihr den Weg wissen, den ihr gehen müsst, denn ihr seid diesen Weg noch nie gegangen. Fünfter, Josua befahl dem Volk: Reinigt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Sechster, Josua befahl den Priestern: Nehmt die Bundeslade und geht vor dem Volk her. Die Priester nahmen die Bundeslade und gingen vor dem Volk. Siebter, da sprach der Herr zu Josua: Heute werde ich anfangen, dich vor ganz Israel zu ehren, damit sie wissen, dass ich mit dir bin, so wie ich mit Mose war. Achter, du sollst den Priestern, die die Bundeslade tragen, befehlen: Wenn ihr an den Rand des Jordanwassers kommt, sollt ihr im Jordan stehen bleiben. Neunter, Josua sagte zu den Israeliten: Kommt her und hört die Worte des Herrn, eures Gottes. Zehnter, Josua sagte weiter: Daran werdet ihr wissen, dass ein lebendiger Gott unter euch ist und dass er die Kanaaniter, Hethiter, Heviter, Pheresiter, Girgasiter, Amoriter und Jebusiter ganz sicher vor euch vertreiben wird. Elfter, seht, die Bundeslade des Herrn der ganzen Welt wird vor euch in den Jordan gehen. Zwölfter, wählt jetzt 12 Männer aus den Stämmen Israels aus, einen Mann aus jedem Stamm. 13. Sobald die Priester, die die Bundeslade des Herrn der ganzen Welt tragen, mit ihren Füßen im Jordan stehen, wird das Wasser des Jordan aufhören zu fließen. Das Wasser, das von oben kommt, wird wie eine Mauer stehen. 14. Als das Volk aus ihren Zelten kam, um den Jordan zu überqueren, gingen die Priester, die die Bundeslade trugen, vor dem Volk her. 15. Als die Priester mit der Bundeslade am Jordan ankamen und ihre Füße gerade ins Wasser gestellt hatten, der Jordan trat nämlich während der ganzen Erntezeit über seine Ufer, 16. Da hörte das Wasser, das von oben kam, auf zu fließen und stand wie eine Mauer weit entfernt bei der Stadt Adam, die bei Zartan liegt. Das Wasser, das zum Toten Meer floss, lief ganz ab. So überquerte das Volk den Jordan gegenüber von Jericho. 17. Die Priester, die die Bundeslade des Herrn trugen, standen mitten im Jordan auf trockenem Boden still, während alle Israeliten auf dem Trockenen hindurchgingen, bis das ganze Volk den Jordan ganz überquert hatte.